Ja, hallo Gregor, hallo Christoph. Zur 50. Folge gibt es ein Audiokommentar vom Backhauscast. Bin heute hier alleine als Abgesandter mal abgestellt, euch lieb zu grüßen, weil ihr macht ja immer ganz nett auch so ein bisschen Werbung für unsere Waffeleisenaktion in euren Folgen, wenn ihr so Hausmeisterfolgen macht oder jetzt auch in der Podcast-Folge. Dafür mal vielen Dank. Ja, und vielen Dank für euren Podcast, sowohl für den Nerd und Krempel, wie auch für das neue Format, die Lone Gunman Show. Ja, 14-tägig soll die demnächst. Das halte ich für eine gute Idee. Und ja, ihr wisst es ja, coole Podcasts kommen sowieso nur einmal im Monat. Also, ja, freue mich auf weitere Folgen vom Nerd und Krempel und wir hören uns entweder mal zwischendurch, aber spätestens natürlich zur 100. Folge. Liebe Grüße an euch beide. Servus aus Bayern, der Klaus.